Eine neue Ablassflat, zu dem mir mein Rechner rät, ist genau das, was ich brauch. Vorher wusste ich nicht, dass es wieder Ablass gibt. Das ist genau das, was ich brauch. Das wird sich sicher lohnen, meine beste aller Investitionen. Dem Ableben eine Sicherung geben. Bei allem, was ich auf dem Kerbholz hab, berechnen sie meine Taten. Ich soll die Flat für Fortgeschrittene nehmen. Eine neue Ablassflat, zu dem mir mein Rechner rät, ist genau das, was ich brauch.